wenn morgens schon die Schule brennt, wenn ein Pfarrer aus der Kirche rennt, ein Schutzmann in die Pfütze fällt, ein Hund durch ein Museum bellt, wenn der Friedhofswärter, der niemals trinkt, noch am offenen Grab an zu lachen fängt, wenn der Mond sich vor die Sonne schiebt, ein Greis sein Mädchen von 17 liebt, da habe ich mal kaum mal viel die Hand im Spiel. Ich bin mit jedem blutsverwandt, doch bleibt mein Name ungenannt. Es ist gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiß. Hemba, hemba, hey, hemba, hemba, hey. Soldaten, wenn sie vor der Schlacht heimlich rückwärts lauern und ganz sacht die Waffen von den Schultern ziehen, nicht glauben, dass die Feinde fliehen. Wenn ein Richter vorm Automaten steht, einen Blechknopf zwischen Fingern dreht, seine Frau schon ziemlich angekraut, verträumt nach Italienern schaut, die lachend um die Ecke gehen und stark aussehen. Da pfeif ich einen leisen Ton und flüstre, na nun macht doch schon. Es ist gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiß. Hemba, hemba, hey, hemba, hemba, hey. Ich bin es, der so oft bei Nacht unterm Bett liegt und so hämisch lacht. Und der, der hinterm Spiegel steckt, der grinst, wenn man das Kinn vorreckt. Der von jeder Geschichte den Schluss verrät, der beim dritten Mal wie ein Hahn aufkräht, der auch gnädige Frauen ans Kreischen bringt, wenn ein Wort fällt, das so glitschig klingt. Und der Spruch an der Toilettentür stand auch von mir. Ich beiß auf Glas und knirsche laut, und so entsteht die Gänsehaut. Es ist gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiß. Hemba, hemba, hey, hemba, hemba, hey. Am Bahndamm, wo der Zug verkehrt, der von Schilder nach Schlaraffia fährt, wo Kinder ihre Höhlen bauen, weil sie sich nicht nach Hause trauen, wo der Rattenfänger von Hameln pfeift, wo der Ziegenjunker die Scheren schleift, wo der Wind durch tote Autos fegt, wo der bucklige Oskar die Trommel schlägt, da zünde ich am Abend dann mein Feuer an. Ich tanze, bis der Mond aufgeht und sing dazu mein altes Lied. Es ist gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiß. Hemba, hemba, hey,